voll von der Katze zu den Scharen, die dem Klerus folgen soll. Schuld und Sühne, Glaubenskriege, Wege, Feuer, Zölibat, wieder mit der Poppenriege, wieder mit dem Kirchenstaat. Zehn Gebote für die Masse, Papst und Kirche, Herrenlassen. Patris et Fili, Spiritus Sancti. Zehn Gebote sind zu viel.